Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und ich möchte beleuchten, wie man das Geschäftsmodell reifen lassen kann. Und zwar reifen so, ob es intuitiv geschieht, wie ein Künstler, das von oben langsam sich entwickelt, oder kann ich auch etwas strukturierter machen. Und diese strukturierte Methode, darüber wollen wir sprechen, das genauer beleuchten, wie das vielleicht sein kann und wie das aussieht. Und dieser Käse, der eigentlich jetzt in meiner Hand liegen sollte, die Logistik hat nicht ganz hingehauen bis jetzt, vielleicht kommt er noch, ein Schweizer Käse, ich als Deutsche nach einem Dekade in der Schweiz, da geht es um Reifen und der wird ja immer gedreht, damit muss man was machen und dann dreht man den und dann hat man den bestrichen und dadurch wird er bessere Qualität. Und das genau, wie kann ich das bewusst weiterbringen, in dieser Rolle eigentlich selber auch als Entrepreneur, vielleicht auch in verschiedenen anderen Rollen wie Startup-Coach, wie eben Dozentin, darüber möchte ich eben reden. Also, in jedem Zentrum als Entrepreneur ist die Frage, was ist mein Geschäftsmodell? Und Geschäftskonzept, wie hat verschiedene Aspekte meines Plans, wie sind die wichtig? Und die traurige Nachricht leider ist, die meisten Startups nicht erfolgreich sind. Und ich habe ja im Technopark Luzern, das ist ein Gründerzentrum, teilweise auch staatlich unterstützt, teilweise mit privaten Mitteln, viele Jahre Startups gecoacht. Und die traurige Wahrheit ist, die sitzen in ihrer Zimmer, sind verliebt in ihrem technischen Produkt manchmal und programmieren das. Und es ist eine tolle App, gehen nie aus dem Gebäude raus, sprechen nie mit dem Kunden. Nach 3 Jahren ist das Geld ausgegangen und die App mag keiner, braucht keiner. Und damit ist es nicht, dass das Start-up oder der Entrepreneur nicht erfolgreich war, sondern das Produkt, das wollte keiner haben. Und diese ganzen Formate von Lean Start-up ist ein Weg als agile Entwicklung mit dem Kunden zusammen. Und damit entwickle ich etwas, was dann auch der Markt will. Und wenn wir dann schauen in Statistiken, warum Leute nicht erfolgreich sind, dann geht es immer darum, dass das Produkt nicht passend war, dass es keiner brauchte, dass es irgendwie nicht verständlich war und weniger, dass wir zu wenig Finanzen oder nicht das richtige Team haben. Und die große Frage dabei ist, wie kann mit so etwas Einfachem wie eine schwarze Wollsocke, wie kann man daraus ein Geschäftsmodell bauen? Und Plex Socks in der Schweiz 99 hat angefangen, das zu spinnen als Abo-Modell, als erstes Produkt-Abo. Und das ist nur ein Weg, wie man mit einem einfachen Produkt in verschiedenen Varianten denkend dann Erfolg haben kann. Mittlerweile machen sie Unterhosen-Abo, Hemden-Abo, also es gibt viele andere Formate. Und dabei hier auch nochmal, am Anfang steht der Kunde und vielleicht auch unterschiedliche Kundengruppen, die ich eingrenze, im Gespräch bin, im Austausch und darüber wollen wir heute reden. Und reden im Austausch mit dem Kunden hat bei Esch Maurer, hier Quelle Running Lean, sehr stark das weitergeführt, dass ich einerseits Interviews machen kann, dass der Kunde mir darstellt, was ist dein Thema mit dem und dem? Wie wickelst du das jetzt ab? Wie löst du es bis jetzt? Und wo bist du nicht zufrieden? Oder ich kann auch schon konkrete Lösungen wie hören, wie er es jetzt löst und damit besser mein Thema eingrenzen, was vielleicht mein Produkt dann sein könnte. Oder das Dritte ist, ich beobachte den Kunden und sehe, dass in einem Flughafen, der diese ganzen Kaffeebecher abstellt, und das ist sicher nicht hygienisch oder praktisch, was könnte dann eine Lösung dafür sein? Oder auch ganz andere Formate der Beobachtung und damit dann zu etwas kommen, was auch hilfreich sein kann. Vielleicht auch dann anders nachhaltig. Und damit ist die Definition von Entrepreneur, wie finde ich, was ist die Suche, also was suche ich nach einem profitablen, geeigneten Geschäftsmodell? Und anders als bei Großunternehmen, die ja schon ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, habe ich das nicht. Ich fange irgendwo mal an, wie Professor Krichnick so gut erzählt hat, aber ich weiß es nicht. Und ich probiere was aus im Markt und sammle, was könnte mein Mehrwert sein? Was ist für den Kunden wichtig? und kreise ein Annahmen über den Markt und bestätige die. Und lerne dabei eigentlich dem Kunden nah zu sein und damit wirklich den Kunden genauer zu verstehen, zu suchen, im Kontakt zu stehen. Und jetzt, wie machen wir es? Geschäftsmodelle, jetzt haben wir das noch sehr allgemein. Da gibt es eben zwei Methoden. Das eine ist intuitiv oder strukturiert. Und hier systematisch, wo ich auch bewusst Einhalt mache, sage, was habe ich momentan, was ist mein jetziges Denken über mein Modell, wie will ich es, wie gehe ich vor und wie könnte ich es vielleicht noch weiterentwickeln. Und jetzt würde mich sehr interessieren, wer ist denn schon momentan unterwegs und denkt systematisch über sein Geschäftsmodell nach? Gerne mal Handzeichen. Okay. Und hier die Aussage, es ist nicht das eine besser oder das andere schlechter, es sind beide Wege valide. Was ich zeigen möchte hier ist, dass wenn man das strukturiert und systematisch macht, man teilweise anders kommunizieren wird und damit anders andere Leute ins Boot holen wird. Und zwar hier vielleicht nochmal die Geschichte, also diese ganze Geschäftsmodellentwicklung ist eine Geschichte von immer mehr Methoden, wie man es machen kann. Ich habe das mal in zwei Teile geteilt. Das eine ist eigentlich hier der Bereich, dass es darum geht, bei diesem ganzen Lean Startup und den amerikanischen dass man Produkte entwickelt, die der Kunde will, also nicht am Markt vorbei. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist hier, und das war dann der durchschlagende Erfolg 2010, dass man das Ganze dokumentiert auf einer Seite. Und das war revolutionär 2010. Ich kann statt einem Geschäftsplan, 20, 30 Seiten, ewig lang, Monate schreiben, das Ganze auf eine Seite bringen. Hier ist sie, die bekannte Osterwalder Business Plan Canvas. Und Sie können auch gerne nachher Ihre E-Mail mir geben. Ich schicke Ihnen gerne die Präsentation, dann brauchen Sie keine Fotos zu machen, wie Sie wollen. Ist auch okay. Also, dieser Canvas war so revolutionär, weil er auf einer Seite zum Beispiel in einem Workshop mit Leuten erarbeitet, per Post-its in einem Team, Transparenz und Abstimmung ermöglicht, was verstehen wir unter welchen Kunden wollen wir erreichen? Oder was verstehen wir unter unserem Wertangebot, das Zentrale, was ist wirklich das, warum wir wertvoll sind als für den Kunden? Oder eben wie, was sind Schlüsselpartner und mit wem wollen wir vielleicht Partner sein und die aufbauen? Und diese Transparenz könnte passieren durch eben einen Workshop mit Post-it-Noten. Das Ganze könnte man als A0 ausdrucken, so groß. Und damit hätte man so eine Art Status quo, so denken wir jetzt. Jetzt kann man das auch online machen, als Tool, wo man das Ganze eben elektronisch einstellt. Oder man kann es machen als PowerPoint. Und das Besondere jetzt ist aber, dass das sich verändert. Und jetzt vielleicht nochmal die große Perspektive wäre, der Geschäftsplan entsteht vielleicht alle 2, 3 Jahre. Vielleicht versteht man da auch wirklich, was sind Wettbewerber, was ist wirklich der Markt. Ja? Und dann würde ich mit so einem Canvas vielleicht jeden Monat oder nur alle 2, 3 Monate etwas haben, was ich schneller update und etwas zeige, was sich verändert hat. Es gibt mehrere Canvas mittlerweile. Ich zeige noch die Weiterentwicklung. Also hier seit 2010 extrem weit verbreitet. Und die Weiterentwicklung ist von Eschmaurer, den Lean Canvas. Und er hat immer noch 9 Felder. Nur, man sieht es hier, teilweise sind Dinge wie die Schlüsselpartnerschaften gestrichen. Und dieses Denken, was ist das Problem oder der Schmerz des Kunden und was ist die Lösung, sind dann als neue Felder bewusst entstanden. Okay, also wir haben jetzt 9 Felder, wir haben die irgendwann mal eingeführt, vielleicht haben wir damit Verständnis im Team erreicht, was machen wir jetzt? Und das Spannende ist, dass diese Felder wir aber ja gar nicht wissen. Es sind Annahmen, es sind momentane Denkweise, was wir bis jetzt verstanden haben, aber vieles ist mit großem Fragezeichen behaftet. Ist der Kunde wirklich der Endkonsument? Oder wären wir besser mit anderer Art von Partnern, die das Ganze für uns verkaufen? Und hier ist es so ein Weg, wie sich so ein Canvas verändern könnte. Also wir fangen an und dokumentieren irgendwas mal und vielleicht haben wir am Anfang 5 verschiedene Pläne und streichen davon schon gleich 2 oder einen und der wird sofort gestrichen. Und dann haben wir etwas, was wir mit Rot markieren in diesen Feldern und die sagen wir, das ist ein Riesenrisiko. Wenn wir keinen Partner finden, dann können wir das nicht gut vertreiben oder unterstützen. Und wir verstehen das Problem durch Tests. Und indem wir diese Tests fahren, wird aus einem roten Kästchen ein grünes Kästchen. Und damit mein Canvas besser. Also die 9 Felder werden über die Zeit verändert. Und wir sehen auch, dass die sich damit immer mehr einschränken und immer mehr bestätigt vom Markt validierte Hypothesen, validierte Annahmen passieren. Und das heißt also, das Besondere an diesem Canvas, das große Potenzial ist, dass ich implizites Wissen, wo ich immer dachte, naja, das könnte ungefähr so klappen, oder wenn ich mit Partnern rede, ich kann plötzlich sehr schnell miteinander reden, das ist meine Annahme, das ist mein Wichtigstes. Und ich kann das größte Risiko identifizieren und priorisieren, wie ich vielleicht die nächsten Monate unterwegs bin, weil ich das ja immer wieder neu nachziehe. Und damit kann ich auch im Team oder mit anderen, wenn ich im Netzwerk unterwegs bin, ganz viel kommunizieren. Also ich mache eine Transparenz und Klarheit für mich selber und auch im Kontakt mit anderen. Und was jetzt wir sehen, ist, dass unter Investoren das gerne benutzt wird, dass sie sich monatlich mit dem Canvas noch updaten und nicht mehr den vollen Geschäftsplan sehen wollen, aber vielleicht eben den Geschäftsplan alle 3 Jahre und eine lange Planung. Und das sind die Schnellsprints, die jemand dann macht, indem er dann etwas Neues testet und damit erhärtet. Okay, natürlich geht das Ganze als Geschäftsplan auch auf den Bierdeckel. Am Ende nur noch 5 Faktoren, man kann es noch mehr abkürzen. Da gibt es viele Wege, das zu tun. Und das, was mir so wichtig ist, dass wir mehr auch begreifen und nicht nur per Zufall irgendwo landen. Ich kann dieses Risiko identifizieren und sagen, hier habe ich eine Annahme drinne, zum Beispiel der Kunde kauft Schuhe online. Wusste Zalando nicht, wo sie gestartet sind. Aber sie hatten die Hypothese, dass, obwohl normalerweise man Schuhe anprobiert, man die auch online kaufen würde. Und dann haben sie sich einen Test überlegt, ich zeige Ihnen später, der Test von Zalando war von dem Vorgänger. Und dann haben sie eine Erkenntnis bekommen und die war, es geht, es funktioniert. Und damit ist das Lernen, dass wir bewusst vorankommen und etwas weiter eingrenzen. Und jetzt möchte ich noch als Letztes sehr stark diese Prototypen, diese Tests, wie ich sie dann fahre, mit vielen Beispielen anreichern. Ein Prototyp könnte sein, ich sitze in ein paar Stunden und male, so sieht die App aus. Das ist die erste Seite, die zweite Seite und so weiter. Und das kann ich jedem zeigen. Und da kriege ich Reaktionen von potenziellen Kunden und die sagen, das ist aber doof, dieser Aufbau. Anstatt es sofort zu programmieren, wäre das einfach etwas Schnelles zum Zeigen. Und hier vielleicht die Anekdote auch, dass ich häufig, ein ganz anderes Beispiel auch, man könnte etwas zeigen, was noch gar nicht existiert. Also hier das Beispiel Vorform von Zalando, die das wissen wollten, ob Online-Schuhe gekauft werden. Aber Online-Schuhe hatten sie noch gar nicht im Geschäft, im Online-Geschäft. Sondern immer wenn bestellt wurde, das war nur eine Maske, dahinter war nichts, sind sie physisch in das Geschäft gegangen, haben die Schuhe gekauft, haben die verpackt. Also absolut nicht existent. Ja? Mit wenigen Mitteln etwas Neues gefunden, wo man bestätigt, online werden Schuhe gekauft. Ja? Oder hier, man sieht die Versuchsanordnung, jemand denkt, er hört eine Stimme und das wird sofort diktiert, aber die Person liegt unterm Tisch und macht das physisch einfach so. Ja? Oder eine andere Geschichte ist, IBM wollte wissen, dass eben ein Knochen zur Aufnahme von Ton, ob das funktioniert als Diktiergerät, und die Sekretärin im Nebenraum hat das abgetippt. Das war gar nicht vorhanden, die Funktion. Ja? Aber man wusste, der Kunde findet das angenehm, der mag das und so weiter. Andere Form ist, dass ich ein Erklärvideo habe und dann schon sehe bei früher Registrierung, ob eventuell der Kunde an dem Produkt interessiert ist, wenn es dann fertig ist. Also ich mache hier vor Information, obwohl das Ganze noch gar nicht existiert. Oder hier, ich mache etwas, das vielleicht hier auch nochmal häufig sehen wir Startups, die nichts Physisches mitbringen. Und es ist doch viel leichter, wenn wir was in der Hand hätten. Wir könnten also die Zeichnung machen, sogar mit 3D das ausdrucken, relativ schnell, relativ kostengünstig und dann einem potenziellen Investor was physisch in die Mitte stellen. Oder wir tun etwas testen in anderen Situationen, wo wir auch noch nicht hohe Investments haben. Hier das Beispiel, wir machen auf der linken Seite einen Pop-Up-Store, wo für kurze Zeit ich irgendwo quer verkaufe, eventuell auch nur eine Liste habe, sich eintragen, ich habe nur ein Produkt und der Rest muss ich dann erst herstellen oder bestellen oder wie auch immer. Oder hier das Beispiel auf der rechten Seite, ich packe etwas in eine Folie, wo das Produkt darunter noch ein existierendes ist, was ich nur verändere mit der äußeren Form und schaue schon, ob das dem Kunden anspricht. Ja? Also alles kreative Wege, wie ich plötzlich im Gespräch mit dem Kunden bin. Letzte Seite kennt auch jeder, Landingpage mit zum Beispiel A-B-Split-Tests, wo ich dann vergleiche, wo habe ich mehr Klickraten. Als letztes geht es natürlich auch darum, dass ich technisch wissen will, ob das Ganze funktioniert. Und hier ist eine Medizintechnik-Anwendung von IDEO dokumentiert, wo man sieht, man hat ganz primitiv was zusammengeklebt mit Tesa irgendwie, um jemanden ganz schnell ein Prototyp zu zeigen. Ja? Und dieses schnelle Iterieren, was auch im Design Thinking, im Lean Startup Bereich, im agilen Produktentwicklung passiert, sind Wege, schnell und viel zu denken, zu verwerfen, zu verbessern. Das heißt, so sieht nachher der Entwicklungsprozess aus. Ich habe am Anfang ganz viele Ideen, mache ganz viel Aktivität, ja, und damit verbessert sich mein Modell, mein Geschäftsmodell. Und wir sehen, dass eigentlich dann über Problem- und Nutzeneingrenzung und das Geschäftsmodell iterieren immer wieder im Test die Kunden- und Marktakzeptanz so wichtig ist. Und damit eigentlich, dass dann das Produkt nach dem Kundengespräch kommt. Ja? Und wirklich Kundengespräch kann sein, in vielen Formaten, ich habe einige ja gezeigt, das Verstehen, was ist der Schmerz und auch die, also den Kontakt, den Dialog aufbauen. Ja? Und dann ist der eigentliche Verkauf nur ein langes Ende nach vielen Vorschritten. So kann es dann aussehen, diese Iteration, das ist das Beispiel, wie Ash Maurer sein Lean Startup Running Lean Buch entwickelt hat. Ich erkläre es hier vielleicht, das ist die Zeitschiene und er hatte erst nur einen Blog, dann hat er Interviews gemacht, was sind wirklich die Probleme von Leuten, die starten. Dann hatte er eine Landingpage, nur eine Seite und hat da schon Leute raufgeführt, dann durch verschiedene Workshops, erst drei und dann gegen Bezahlung, irgendwann ein erstes Kapitel von dem Buch online gestellt, da gab es schon ganz viele Anfragen und am Ende dann das Ganze selbst publiziert. Und man sieht dieses immer höhere Iteration, immer höhere Levels und wenn ich das eben bewusst mache und auch systematisch, kann ich teilweise denken, okay, wie komme ich jetzt zum nächsten Level, was wäre der Level, was muss ich jetzt tun, ja? Und damit ist es nicht nur Zufall, wo ich lande, sondern ich kann es bewusst gestalten. Und natürlich, gestalten heißt auch, mal, dass es nicht erfolgreich lief und dass es schwer ist, aber eben wieder aufstehen, das Ganze nochmal probieren, wenn es die Kundengruppe ist, dann nicht ist, dann ist es vielleicht eine andere. Und vielleicht die Zusammenfassung ist wirklich, beide Varianten sind valide, ich kann es intuitiv machen, das Geschäftsmodell entwickeln, aber ich kann auch strukturiert vorgehen und dabei ist einerseits dieser kreative Spark von spannenden Ideen, wie man testet oder die Idee weiterspinnen, wichtig. Dann auch weiter kontinuierlich bewusst zu lernen und im Austausch zu sein mit anderen. Wie machst du das? Was lernst du jetzt? Und hier vielleicht auch immer die Frage, wie kann ich andere im Gespräch abholen und mich austauschen, dass ich voneinander lerne. Ja, du bist so unterwegs, das machst du gerade und welchen Test fährst du denn gerade? Und dann dieses bewusst machen, entscheiden und das heißt auch gewisse Geschäftsmodelle fallen lassen, auf anderes fokussieren, vielleicht sehen, da kriege ich schneller Kunden, ja, und das andere mache ich später. Und damit diese Eingrenzung von vielen Canvasse, die ich irgendwann mal entwickle, das ist jetzt mein Wichtigster. Und das vielleicht, was ich immer sehe, viele wissen darum, dass man so leben könnte, aber wenige haben die Disziplin, es wirklich zu machen. Und nur wenn ich einen Investor habe, der es verlangt, dann habe ich jeden Monat das neue Template ausgefüllt. Und wenn ich das selbstbestimmt mache, kann es sein, dass es hinten runterfällt. Also wirklich die Einladung, mit Disziplin daran zu gehen. Und auch, dazu diese Art von Canvas und über solche Komponenten weiterzureden, machen wir auch bei der Kleinschwester vom Entrepreneurship Summit im Mai 2017 in der Schweiz. Darüber werden wir auch nochmal den Canvas vertiefen und vor allem über Komponenten, vor allem digitale Kompetenz. Auf der Webseite sind auch noch diverse Ressourcen, alle PDFs von diesem Canvas, von dem Osterwalder, auf Deutsch, auf Englisch, in jeglichen Formaten, was man dazu braucht, können Sie alles finden oder mich dann einfach angehen.